sie zur Politik. Aus jedem Wind den Mann gesehen, den Kampf des Volkes Sturm. Der einst die Kette doch zerschlägt, die Verräter stürzt vom Turm. Der Richter spricht in diesem Land, nur wer das Geld hat frei. Und dieses Mess liegt auf der Hand, der verdient doch gut dabei. Aus jedem Wind den Mann gesehen, ein Kampf des Volkes Sturm. Der einst die Kette doch zerschlägt, die Verräter stürzt vom Turm. Doch wenn dein Herr die Wahrheit spricht und euch will noch viel stärker, dann fällt es mächtig ins Gewicht und das Urteil lautet Kerker. Aus jedem Wind den Mann gesehen, ein Kampf des Volkes Sturm. Der einst die Kette doch zerschlägt, die Verräter stürzt vom Turm. Genauso spielt sich manches ab, im Verräter auf Quartier, in Bonn am Rhein, sagt man Guter, wir fragen euch. Aus jedem Wind den Mann gesehen, ein Kampf des Volkes Sturm. Der einst die Kette doch zerschlägt, die Verräter stürzt vom Turm. Aus dieser Frage stellt sich nun das Gebot für alle Zeit. Wir leiden nicht mehr unter mir der Regierungsunfähigkeit. Aus jedem Wind den Mann gesehen, ein Kampf des Volkes Sturm. Der einst die Kette doch zerschlägt, die Verräter stürzt vom Turm. Wir wissen, jede Drohung ist doch nur ein schmaler Pfad. Weil man die Tat doch schnell vergisst, heißt es Kämpfen, Kamerad. Aus jedem Wind den Mann gesehen, ein Kampf des Volkes Sturm. Der einst die Kette doch zerschlägt, die Kamerad.